So, an dieser Stelle ist eine Musikantsmitteilstand vor der Tür. An dieser Stelle ist das Wohnhaus mit einem großen Stand vor der Tür. Enchilada macht da offen. Die Mensa benutzt den Platz hier und geht dann bis zu der Wand hier. Die Mensa bestuhlt bis hier ungefähr. Wir hätten als große Reservefläche, falls also noch irgendwo wir mit dem Platz nicht hinkommen würden oder könnten, hätten wir als große Reservefläche diesen Parkplatz hier. So, Enchilada wird den Bereich hier bestücken noch zusätzlich. Ob die offen haben, weiß ich nicht. Der Optiker hat ja, es hat ja einen Wechsel gegeben bei dem Optiker. Der wird einen Bereich 3x3 oder 4x4 Meter vor der Tür benutzen. Dann kamen traditionell die Schmuckstände dahinter, die Schmuck- und Kosmetikstände. Ja, aber die passen auch schon in der. Und dann, ja, die Bestuhlung von Enchilada wird zurückgenommen. Enchilada nimmt alles weg. So, die gehen also eigentlich nur noch bis hier vorne. Der Heinz Feusner macht Venedig. Hat sich irgendwas zu Venedig einfallen lassen. So, das war traditionell immer so, dass längs der Kirche bestückt wurde, und zwar da ab Beginn des Turms. Da stand immer ein Italiener, Bella Italia oben, und er zog sich da längs. Und dann war traditionell hier an der Seite standen auch Stände. Und da gab es ja jetzt die Überlegung, die Stände wegzulassen und den Platz hierüber offen zu halten. Das Problem ist, dass die Leute freiwillig nicht auf die Straße gehen. Beobachte ich bei jedes Mal Lafayette, die trauen sich nicht oder irgendwie. So, hier passiert nichts. Also der macht nichts vor der Tür, das könnten wir bestuhlen. Oder könnten wir bespielen. Hier passiert auch nichts, da können wir auch was hinstellen. So, die sind in jedem Falle nicht fertig bis zu Lafayette. Was auch immer darin geschieht, es ist nicht fertig. Ich habe ihn auch gebeten, mir einen anderen Italiener zu besorgen. Ich habe heute eine Mail gekriegt, sie haben keinen. Wir haben also, ich sag mal so, wir haben ein großes Problem, wir haben wahrscheinlich zu wenig zu essen. Also wer da noch eine fündige Idee hat, das Essensangebot aufzumotzen, das wäre super gut, weil wir haben einfach zu wenig. Und das wird auch jedes Jahr beklagt, insbesondere was mediterrane Küche betrifft. Da haben wir immer zu wenig. Und wenn ihr da noch Ideen habt oder noch kurzfristig einen auftreiben könnt, da sind wir auch offen und würden den auch noch unterbringen. Also im Grunde genommen könnten wir von hier bis zu dem Handyshop, da könnten wir also den Bürgersteig komplett nutzen. So. Ich wollte sagen, gib mir eine Stunde, ich rufe mal an. Hetz mich doch. Das muss natürlich hier frei bleiben, das ist auch wieder ein Rettungsweg. Nur die Feuerwehr passt hier nicht durch. Die Feuerwehr passt übrigens auch da hinten nicht durch. Also wie die hier löschen wollen, ist mir auch ein Rätsel, aber es ist so, wie es ist. So, und hier hatte Siegbert überlegt, glaube ich. Wo ist der Siegbert? Ist der Siegbert noch da? Schnell. Da ist ein alter Mann, ey. Lucky's ab.